Gedanken, dass sie nur heitere Gedanken. Geschwistern drei hurrieren, da müssen wir Soldaten marschieren. Das ist ein Auf und Ab. Trallalli, trallalli, trallalala, ein Schöpfchen tritt herab. Dann jetzt bin ich los, tief ab, bis wir hier laufen. Dann ich für mein Heil. Das Brot gebracht dem Mann. Und das Kind am Brot am Herr. ins Feld. Tomo half in Röselin, sprach zu mir der Lust viel, ei du Welt. Guten Morgen, mein Geld, du bist nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Oh, Zwei blauen Augen von meinem Schatz, die haben mich in die weite Welt geschickt. Darum muss ich Abschied nehmen von Whoa.